du dich nach deinem Sinn auf der Welt, dann singen wir: Komm, stuf dich hoch. Hast von allem zu wenig, kein Ruhm und kein Geld, dann singen wir: Komm, stuf dich hoch. Scheint es dir nur halb voll oder halb leer dein Glas, mach es dir doch nicht so schwer. Denn du weißt doch wie ich, hey, du hättest mehr Spaß, wenn's stattdessen randvoll wär. Denn mehr ist mehr, höher, schneller, weiter. Mehr ist mehr, wir kriegen nie genug. Stuf dich hoch, hey, schöner, größer, reicher. Mehr ist mehr, bis zum letzten Atemzug. Das ist populär. Mehr ist mehr. Nicht mehr klar, wo geht's hin, wo geht's lang, dann singen wir: Komm, stuf dich hoch. Und weißt du mit dir wieder nichts anzufangen, dann singen wir: Komm, stuf dich hoch. Scheint dein Leben dir fad oder zu kompliziert, könnte es doch so einfach sein. Denn bei uns hier, da wird dein Gebot zelebriert und das gilt ganz allgemein. Denn mehr ist mehr, höher, schneller, weiter. Mehr ist mehr, wir kriegen nie genug. Stuf dich hoch, hey, schöner, größer, reicher. Mehr ist mehr, bis zum letzten Atemzug. Das ist populär. Mehr ist mehr. Von genug ist genug, von Enthaltung und Verzicht. Hör mal zu, das ist alles nur Lug und nur Trug. Zu viel des Guten gibt es nicht. Nein, mehr ist mehr, höher, schneller, weiter. Mehr ist mehr, wir kriegen nie genug. Stuf dich hoch, hey, schöner, größer, reicher. Mehr ist mehr, bis zum letzten Atemzug. Mehr ist mehr, höher, schneller, weiter. Mehr ist mehr, wir kriegen nie genug. Stuf dich hoch, hey, schöner, größer, reicher. Mehr ist mehr, bis zum letzten Atemzug. Das ist populär. Mehr ist mehr.